Manchmal spreche ich ohne Gedanken. Manchmal tanze ich, um nicht zu stehen. Fühle mich unwohl, möchte nichts erzählen. Und du schaust zu, merkst nichts von all dem. Leicht lässt sich ein Lächeln geben, doch so schwierig es festzuhalten. Dass meine Seele kaputt ist, spürst du nur, wenn du tief in meine Augen schaust. Unter Wasser sieht man nicht, dass ich weine. Unter Wasser hört man nicht, dass ich schreie. Komm, spring, schwimme mit mir. Dann verrate ich dir, wie ich unter Wasser atme. Sinkend auf dem Meeresboden atmen wir einander Seele. So können wir eines Tages die schönsten Fische fangen. Sieh, ein Platz ist dir reserviert. Wenn meine dunkle Seite dir gezeigt und du mir als Ganzes zugeneigt. Unter Wasser lass selbst kommen Kraken, die mit ihren Tentakeln uns verhaken. Unter Wasser sieht man nicht, dass ich weine. Unter Wasser hört man nicht, dass ich schreie.